Umaxi. Der Maxi- oder Mammutprozess in Palermo begann am 10. Februar 1986. 3000 Polizisten bewachten den Gerichtsbunker. 475 Angeklagte. Gegen ein Viertel sollte in absentia verhandelt werden, darunter natürlich Totore Ina persönlich. Der Richter brauchte 3 Stunden, nur um die Anklageschrift zu verlesen. Und 2 Tage, um nachzuprüfen, ob alle Angeklagten durch Anwälte vertreten waren. Wie man es ihnen beigebracht hatte, trugen die Mafiosi das ihre dazu bei, das Gericht zu diskreditieren. Manche schützten Wahnsinn oder Krankheit vor. Andere ergingen sich in endlosen Spitzfindigkeiten oder beklagten sich lautstark über ihre Haftbedingungen. Der vorsitzende Richter Alfonso Giordano ließ sich nicht aus dem Konzept bringen, hörte sich aber trotzdem jeden vernünftigen Einwand seitens der Angeklagten und ihrer Anwälte an. Der Mammutprozess würde vieles sein, aber gewiss kein Possenspiel. Ein Berg von Indizien war gesammelt worden, der bestätigen würde, was Tommaso Buscetta und die übrigen Pentiti behauptet hatten. Falcone und Borsellino waren zu Recht stolz auf die Tatsache, dass der Mammutprozess auch die größte Überprüfung von Bankdaten in der italienischen Geschichte beinhaltete. Das eigentliche Schauspiel begann am 3. April 1986. Im Laufe einer Woche bestätigte Buscetta die Struktur der Cosa Nostra, wie er sie Giovanni Falcone erklärt hatte, und erzählte vom Aufstieg der Corleonese. Immer mehr Beweise für die Barbarei der Cosa Nostra kamen ans Licht. Besonders schockierend war die Aussage Vincenzo Sinagras, eines Kleinkriminellen aus einem Elendsviertel von Palermo, der seine Aussage in einem fast unverständlichen Dialekt machte. Sinagras Beziehung zur Mafia hatte begonnen, als er den schrecklichen Fehler beging, jemanden mit Mafia-Verbindungen zu bestehlen. Ein schweres Vergehen im Wertesystem der Cosa Nostra. Doch weil einer seiner Cousins ein Ehrenmann war, erhielt Sinagra die Chance, den Gangstern 1981 bis 1983 bei ihren Morden zur Hand zu gehen. Es ist vor allem Paolo Borsellinos außerordentlicher Empathie geschuldet, dass dieser mitleiderregende Mensch sich überreden ließ, dem Staat zu vertrauen und jeden seiner Morde zu gestehen. Er erklärte, man habe ihm monatlich das Äquivalent von 200 oder 300 Dollar gezahlt, damit er einem von Riinas ruchlosesten Killern dabei half, seine Opfer zu quälen und zu strangulieren und danach ihre Leichen in Säure aufzulösen. Ein Verfahren, das er dem Bericht mit bescheidener Klarheit und in allen grausigen Details beschrieb. Gegen die Aussagen von Zeugen wie Sinagra wirkten die Worte der Bosse grotesk gesittet, durch eine fast absurde Distanz von der Realität ihres Gewerbes getrennt. Der Capo, dessen Darbietung am längsten im Gedächtnis haften sollte, war Michele Greco, der Papst, nominelles Oberhaupt der Kommission während des Zweiten Mafiakrieges, doch in Wirklichkeit nur Totore Inas Hampelmann. Grecos Favarella-Anwesen in Ciaculli war Schauplatz der meisten Aktivitäten in den frühen 80er Jahren gewesen. Es hatte eine Heroinküche beherbergt und seine großen Keller boten untergetauchten Killern eine verlässliche Zuflucht. Gegen Ende des Jahres 1982 hatte der Papst ein Festessen veranstaltet, an dessen Ende Saro Riccobono, Boss der Familie Gaspare Mutolos, auf seinem Stuhl erdrosselt wurde, während zwischen den Zitrusbäumen auf seine Männerjagd gemacht wurde. Als er im weitläufigen Gerichtssaal in seinem nachtblauen Anzug vor einem Mikrofon saß, bestand Greco darauf, dem Kreuzverhör eine lapidare Erklärung vorauszuschicken. »Gewalt ist nicht Teil meiner Würde.« »Lassen Sie mich das wiederholen. Gewalt ist nicht Teil meiner Würde.« Nachdem die hochrangigen Bosse ihre Aussagen gemacht hatten, lief der Prozess noch über ein Jahr. Unmengen von Bankdaten und anderen Beweismitteln mussten offengelegt werden. Auch die Verwandten von Mafia-Opfern erhielten die Gelegenheit, sich zu äußern. Es war schwer zu sagen, wer den qualvolleren Anblick bot, jene, die unter Tränen wissen wollten, wo ihre Angehörigen begraben waren, oder jene, die wie versteinert den vertrauten Spruch abließen, »Ich habe nichts gesehen, ich weiß von nichts.« Im April 1987 zog die Staatsanwaltschaft Bilanz, ein Prozess, der über 2 Wochen in Anspruch nahm. Dann übernahmen die fast 200 Verteidiger das Feld, um nacheinander ihre Schlussplädoyers zu halten, was mehrere Monate in Anspruch nahm. Endlich, am 11. November 1987, zogen die Richter und Geschworenen sich zur Beratung zurück. Doch kurz bevor sie zu einem Urteil kamen, meldete sich Michele, der Papst Greco, zu Wort. Seine kurze Rede wurde die berühmteste im ganzen Mammutprozess. »Ich wünsche Ihnen Frieden, hohes Gericht, Ihnen allen. Frieden, Ruhe, Gelassenheit und ein gutes Gewissen für die Pflicht, die vor Ihnen liegt. Gelassenheit ist das Fundament für alle, die über andere zu Gericht sitzen. Dies sind nicht meine Worte, es sind die Worte unseres Herrn, sein Rat an Moses. Möge Gelassenheit walten, wann immer ein Richtspruch gefällt wird. Sie ist das Fundament, mehr noch, hohes Gericht. Möge dieser Friede Sie durch Ihr weiteres Leben begleiten.« Eine Drohung natürlich. Seinem unerschütterlichen Wesen gemäß erwiderte Richter Giordano nur: »Das wünschen wir uns auch.« 5 Wochen später, etwa 22 Monate nach Beginn des Verfahrens, erfolgte das Urteil. Lebenslange Haft für 19 Männer, darunter Totorina, Michele, der Papst Greco und 3 Bosse, die, was dem Rest der Welt unbekannt war, durch die Mafia bereits auf schnellere Weise gerichtet worden waren. Ebenso überraschend wie diese harten Urteile waren die Freisprüche. Ganze 114. Sogar Totorinas Colleoneser Mentor Luciano Ligio wurde freigesprochen, weil nach Meinung des Gerichts nicht zweifelsfrei erwiesen war, dass er seit Mitte der 1970er Jahre vom Gefängnis aus Befehle erteilt hatte. Die 2.665 Jahre Haft, die den Schuldigen insgesamt auferlegt wurden, waren 2002 weniger, als die Staatsanwaltschaft in ihrem Schlussplädoyer gefordert hatte. Das Ergebnis gab Anlass zum Feiern und galt weithin als ein Sieg der Gerechtigkeit. Man hatte den Kronzeugen geglaubt. Buscettas Schilderung der Cosa Nostra und ihrer Struktur hatte sich bestätigt. Die sizilianische Mafia existierte. Zumindest im Augenblick. Falcone und Borsellino hatten stets betont, dass der Mammutprozess nur ein Anfang war. Ihm würde unweigerlich ein Berufungsverfahren folgen. Und danach der oberste Gerichtshof.